lernt es sie kennen, da wart ihr beide noch so jung. Ihr wart zwar grundverschieden, dachtet doch eben drum. Diese große Begegnung endete euer Leben. Ihr habt alles geteilt, lernt streiten und vergeben. Sie begleiten und sie hegen, war dein einziger Wunsch. Früher Freunde und Hobbys, wurde sie dein sicherer Trumpf. Jeder Fight war dir zu stumpf, du hattest ja alles. Und gab es was zu holen, sagtest du nur behaltest. Doch es gab auch dunkle Wolken in eurem Paradies. Streiten war tabu, weil sie enttäuscht mit anderen Stufen, was das für euch hieß. Na, du hast ihr vergeben, warst ihr selbst daran schuld. Sie war gut im Verdrehen, du gut im Verstehen, als quasi Seelenverwandter. Du hast alles verdrängt, bis ein gequälter Bekannter seinen Schwur brach. Er erzählte alle Schweinereien, also dreh dich um, geh und lächle in dich hinein. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Du wolltest alles verändern, warst in so vielen Ländern. Du hast Fotos von dir in unzähligen Gewändern mit unerträglichen Blendern, aber das war es wert. Es war für die gute Sache, das ist niemals verkehrt. Wurde ja niemand entehrt, warst du zur Stelle und hast sie dann belehrt mit Triller, Pfeife und Kelle. Du die Weltpolizei, immer der Freund und Helfer. Alle haben fern gesehen, doch du warst selbst da. Ehe man sich versah, hast du dein Wissen geteilt. Machtet aus fern nah, hast das Kiffen geheilt, dann ins Kissen geweint. Denn tief in dir waren Geschichten vereint, in denen man sich verliert, bist mal umhergeirrt. Aber das ist lange her, bist vor dir weggelaufen, dein Kopf verlangte mehr. Du hast alles groß gemacht, nur dich klitzeklein. Also dreh dich um, geh und lächle in dich hinein. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Du warst immer der Brave, immer der Streber. Du hast nie was genommen, warst stets der Geber. Bekannt als Redner über die Themen von morgen. Du warst immer informiert, dir war nie was verborgen. Warst immer da für die Sorgen von allen anderen. Hast alle Chefs hofiert, sobald sie ernannt waren. Hast ihre Arbeit gemacht, bis sie befördert wurden. Jede Anweisung befolgt, auch die völlig absurden. Brauchtest nie schöne Kuren, warst nicht einmal krank. Wurdest nie befördert, bis es dir scheinbar stank. Gingst zu deiner Bank, doch warst leider blank. Hast die Spardose geplündert aus dem Kleiderschrank. Und zum kleinen Dank, die bist es leider verbrannt. Wolltest es allen zeigen, doch wurdest leider verkannt. Kommst zum weißen Strand in deiner Sänfte und Wein. Also dreh dich um, geh und lächle in dich hinein. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile.